53% der Deutschen machen sich Sorgen wegen der Politik des russischen Präsidenten Putin. Der Beweis dafür, wer gefährlicher ist in Fragen von Krieg und Frieden, ist klar. Putin führt Krieg in Europa, in der Ukraine und er führt Krieg in Syrien. Herr Glies, und trotzdem sagen Sie, ziemlich radikal, Sie als Brite mit einem deutschen Vater, als Geheimdienstfachmann, sagen Sie, hinter Putin steht seit Jahren nur noch die Mafia. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Indem man sich anschaut, was Präsident Putin schon seit sehr langer Zeit in Europa gemacht hat. Und ich glaube, es ist richtig, das ist eine Zeit von Grundsatzfragen. Und als Brite und als Europäer, was mich sehr ängstlich macht, ist nicht nur, dass Putin seit langer Zeit die Europäische Union zerstört sehen möchte, aber dass Deutschland, statt damit fertig zu werden, versucht immer noch in einer romantisch-idealistisch-pazifistischen Traum zu verbergen, was eigentlich vorgeht. Ich würde zunächst mal gerne nach dem Fall Skripal fragen, so die Unmöglichkeiten nachzuweisen, woher das Gift stammt, das gegen den früheren Doppelagenten eingesetzt wurde. Gibt das der Bundesregierung Anlass, ihre Position streng an der Seite der Briten noch einmal zu überprüfen? Denn man hat ja den Eindruck, die Möglichkeit, quasi zweifelsfrei die Schuld zu verteilen, scheint es ja nicht zu geben. Im Gegensatz dazu scheinen die Zweifel zu steigen. Hat sich für die Bundesregierung in der Beurteilung dieses Falles irgendetwas an den Grundvoraussetzungen verändert? Nein, hat sich nichts dran geändert. Zum einen würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir ja noch auf den Bericht der OVCW warten. Der liegt noch nicht vor. Und zum anderen, wir haben natürlich die Grundlage Ihrer Frage zur Kenntnis genommen. Die Aussagen des Laborchefs decken sich aber mit den bisherigen Äußerungen der britischen Regierung, dass eben Novichok zum Einsatz gekommen ist. Wir haben hier mehrfach dargelegt, dass wir die Einschätzungen Großbritanniens teilen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine russische Verantwortung gibt und dass es aus unserer Sicht keine andere plausible Erklärung gibt. Dann möchte ich doch gerne meine Frage von Montag noch mal wiederholen. Wenn Sie jetzt ausdrücklich noch mal auf den noch ausstehenden OPCW-Bericht verweisen und sagen, da kann ja möglicherweise noch klarere Evidenz herkommen, dann stellt sich ja doch genau die Frage, warum man die Institutionen, die wir international stärken wollen, als völkerrechtlich anerkanntes Instrument unabhängiger Überprüfung dadurch desavouieren, dass Sanktionen bereits beschlossen werden, ehe dieser Bericht vorliegt. Also die Zweifel, die offensichtlich nicht ausgeräumt werden konnten durch die britischen Ermittlungen, schaffen ja jetzt irgendwo eine Grauzone, in der wir uns schon mit Sanktionen bewegen, ehe wir zusätzliche Evidenz und Einschätzungen haben. Warum also die voreilige oder die schnelle Entscheidung mit Sanktionen, ohne den OPCW-Bericht abzuwarten? Also wir haben unsere Entscheidung ja ausführlich begründet. An dieser Begründung hat sich nichts geändert. Ich habe sie auch gerade noch mal vorgetragen. Dennoch wird natürlich dieser Bericht ernst zu nehmen sein und wir warten ihn ab. Ja, aber abwarten heißt doch nicht, ihm das Gewicht zu geben, was man eigentlich sozusagen in dem, was wir international eigentlich vertreten, ihm zugeben müssten, zubilligen müssten. Also ich mache mir Ihre Einschätzung ausdrücklich nicht zu eigen, wie Sie sich denken können. Aber es gab eine Begründung, die wir hier vorgetragen haben, mehrfach. Und an der Begründung hat sich nichts geändert. Frau Demmer, eine Nachfrage. Wäre es aus Sicht der Bundesregierung sinnvoll, dass die britische Regierung weitere Beweise, Indizien etc. vorlegt, um Restzweifel auch in der Öffentlichkeit auszuräumen? Also jedwede Recherche ist sinnvoll. Wie gesagt, es ist ja jetzt auch eine Sitzung des Exekutivrats der OVCW kurzfristig beantragt worden von Russland. Diese Sitzung hat um 10 Uhr begonnen. Den Ergebnissen kann ich jetzt hier nicht vorgreifen. Wie Sie wissen, geht es da um eine unabhängige Prüfung, denen wir einfach jetzt weiterhin nicht vorgreifen wollen. Also Sie haben ja bereits vorgegriffen, wie der Kollege bereits angekündigt. Ja, aber das muss es doch voneinander trennen. Genau, wir haben eine Begründung geliefert. Es gibt eine Begründung für die Entscheidung, die die Bundesregierung gefällt hat. in Zusammenspiel mit den Partnern. Und es gibt eben darüber hinaus noch eine Überprüfung. Willkommen bei den Meerwurztropfen. Hallo Andi. Hallo Tom. Ich habe irgendwann aufgehört, die Folgen zu zählen. Ich bin auch da, hallo. Ja, Robert. Oh, was ist das denn? Roberto, du bist ja so reingerutscht. Ja, aus Versehen. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier soll, aber. Nee, weiß ich auch nicht. Jetzt bin ich mal da. Ist egal. Du bist jetzt da und ich begrüße jetzt trotzdem erstmal Andi, weil, wie gesagt, Roberto ist irgendwie reingerutscht. Moin, Andi, wie geht's dir? Moin, ja, Osterurlaub gehabt und heute erster Arbeitstag und wieder richtig voll im Trubel, Schreibtisch voll, aber immer noch eine Resterholung in mir, alles gut. Das klingt doch wunderschön und das Wetter war ja auch geil, ne? Achso, nee, geil. Warte mal, Ostern war das Wetter gar nicht so gut, ne? Nein, Ostern war das Wetter nicht geil, aber die letzten 4 Tage war es geil. Ja, ja. Und heute auch nochmal. Ja. Ich wusste ja nicht, dass es so spannend wird mit euch hier. Ja, Roberto, du bist ja auch da. Ich bin auch da, ja. Du, hallo Roberto. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Aber du, hi Roberto. Du hast ja heute Nachmittag im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass du hier eigentlich gar nicht hergehörst. Eigentlich nicht. Das ist so gar nicht mein Thema. Weil, was geht's gleich wieder? Genau, wir sprechen, ja, worüber, das ist überhaupt schon, da geht's schon los. Worüber sprechen wir eigentlich? Also geplant war, dass wir über Russland-Bashing sprechen und geplant war, dass wir über den ganzen Skripal-Anschlag sprechen. Und da hast du ja gesagt, Roberto, dass du gar nicht drin bist im Thema. Das finde ich erstmal total sympathisch, wenn jemand sagt, dass er in einem Thema nicht drin ist. Bei mir ist es zum Beispiel Katalonien und so, da kenne ich mich irgendwie auch nicht großartig aus. Aber ich frage mich trotzdem, wie man die Skripal-Nummer irgendwie nicht mitbekommen haben will. Ich meine, es gab doch kaum was anderes in den letzten Tagen und Wochen. Ja, aber ich konsumiere ja auch nicht im Koma Zeitung. Oder? Ja, ich war im Koma. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Ich lese eigentlich, ich glaube, da geht es mir wie vielen. Ich lese dann schon zur Überschrift irgendwas mit Russland und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Nicht, weil ich Russland nicht mag, sondern weil ich weiß, worauf es hinausläuft. Okay, dann lass uns doch jetzt mal so tun, als wenn du so ein total uninformierter Mensch bist. Oder ein gut, brauche ich gar nicht so tun. Nee, genau, das kriegen wir hin. Oder ja? sagen wir mal, du bist jetzt ein Headline-Leser einfach. Ja. Headline-Leser, ich hasse ja Headline-Leser, ne? Die nachdem sie eine Headline gelesen haben, sofort sich eine Meinung über das bilden, was in dem Artikel stehen könnte. Also ich habe im ersten Moment gedacht, irgendwas mit dem Trainer von Werder Bremen oder Ex-Trainer ist. Aber der hieß ja anders, der hieß ja Skripnik, wenn ich mich nicht täusche. Ah ja, stimmt. Ja, ja. Hieß so ähnlich. Ja, Skripnik hieß der, glaube ich, ne? Genau. Und das hat mich schon nicht interessiert, weil mich Werder Bremen ja auch nicht interessiert. Ja, okay, aber fass doch mal zusammen. Es ist aber ein Argument. Mit Werder Bremen und dem Trainer, oder ja, was? Ja, wenn es nicht interessiert, dann ja. Okay, ja. Versuch trotzdem mal zusammenzufassen, was du zum Fall Skripal denn so mitgekriegt hast. Ach so, nochmal. Nee, da ist jemand vergiftet worden. Nee, warte mal, Andi wollte noch was Folge sagen. Folge 007 haben wir heute. Nein, wir sind schon. Ja, weiß ich nicht, aber 007 wäre cool, ach oder? Ach so, von wegen Spion und so, ja, okay. Ach so, ja. Nee, bin ich über den Gag, bin ich jetzt nicht gestolpert. Ja, okay, es ist okay. Natürlich bei diesen Russland-Nummern um irgendwelche Agentengeschichten geht, ist mir schon klar. Das ist auch ein Grund, warum ich da gerne mal drüber hinweglese, weil ich habe es mit so Agentenzeug nicht so. Und aber da ist irgendein Botschafter, wenn ich das richtig verstanden habe, vergiftet worden. Stimmt das? Oh, das war doch kein Botschafter. Nein, dann habe ich ein schon wieder. Doppelagent. Ah, und der heißt Skripal. Yep. Und seine Tochter. Ja, weiß man, dass er ja, das ist ja der Witz dabei. Der ist ja verurteilt worden als Doppelagent. Obwohl der, in England. Obwohl das finde ich. Nee, in Russland. Entschuldige, das geht ja so, das ist das totale Chaos hier. Lass uns das mal so machen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Roberto ist jetzt der Dummy, der nur ein paar Headlines gelesen hat und Botschafter nicht von Dummy, genau, Botschafter nicht von Fußballtrainern auseinanderhalten kann. Und Roberto, stell doch einfach mal deine Fragen. Mal gucken, was wir darauf so antworten können. Okay. Wollen wir das so machen? Also es wurde jemand vergiftet. Meine erste Frage ist, wie? Mit einem Nervengift? Ja. Was angeblich nur in Russland hergestellt wurde. Genau. Und dementsprechend konnte es auch nur aus Russland kommen. Und das heißt, dass natürlich auch nur Russland dafür verantwortlich gemacht werden kann. Könnte es sein, dass es einen Zwischenhändler gibt? Wie ab und zu ja auch, ich muss ja, wenn ich einen Staubsauger kaufe, auch nicht unbedingt bei Donald Trump anrufen, wenn es ein amerikanisches Modell ist. Nee, das kannst du über Vorwerk machen. Eben. Ja. Also könnte ja, auch wenn es in Russland hergestellt ist, ist doch noch kein Beweis, oder täusche ich mich? Nein, das ist, das, da gehen ja die Meinungen auseinander. So. Ja, aber da geht's tatsächlich schon los. Also die Tatsache, dass das, wie heißt denn das überhaupt? Novotschik, ne? Oder Andi, wie heißt das Nervengas? Ich hab's jetzt gerade nicht auf dem Radar, aber es ist so ähnlich, ja. Okay, ich hab's so oft gelesen die letzten Wochen und jetzt. Ich auch und gerade heute nochmal, aber dieser Name, der ist mir schon wieder dummerweise entfallen. Ich war Novotschik nicht auch mal ein Spieler bei Werder Bremen? Ach, jetzt hör mal, nee, Novotny, aber das war ein Journalist. Also, ein Nervenkampfstoff und ich komme jetzt nicht auf den Namen. Warte, ich check das mal eben. Ich glaube nur. Naja, gut, aber ich frage mal weiter, ja? Nee, Google sagt Novotechnik. Das muss was anderes sein. Ihr habt offenbar auch nicht so viel drüber gelesen. Also, doch, also viel zu viel. Es handelt sich um ein extrem seltenes Gift. Und die Verwendung dieses Nervengiftes, das gewöhnlich nur in militärischen Labors aufbewahrt wird. Ja, wird als der wichtigste Hinweis auf eine mögliche Beteiligung des russischen Staates gewertet. Okay, so gut. Zitiere ich jetzt Wikipedia. Jetzt noch mal, er lebt aber noch. Wieder, ja, er lebt noch. Er lebt wieder, okay. Warum soll Russland das getan haben? Oder warum hat das überhaupt irgendjemand getan? Ja, also Russland hat es getan. Ich lasse das jetzt mal weg, den Konjunktiv. Russland hat es getan, weil. Das klingt ein bisschen beknackt, aber weil A, zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, die Russlandwahlen bevorstanden und Putin sich von diesem Anschlag, der zu heftigen Reaktionen im Ausland geführt hat, zusätzliche Zustimmung für seine Präsidentschaftswahl versprochen hat, weil der böse Westen dann eben als Feindbild funktioniert und Putin sich als starker Mann in Russland präsentieren konnte. Haben und die da keine Demosgruppen? Die ihm sagen könnten, dass er vielleicht die Wahl schon eigentlich so gut wie gewonnen hat, sodass er erst gar nicht jemand vergiften muss? Ja, das ist das Problem an der Argumentationskette, dass sowieso im Prinzip ja schon feststand, dass er die Wahl gewinnt, auch ohne diesen Anschlag. Aber die Theorie ist oder die Unterstellung ist eben die, dass er durch diesen Giftgasanschlag, keine Ahnung, nochmal 5 oder 10% Stimmen mehr bekommt oder so. Also das war die eine Begründung. Und schon eine interessante Begründung. Ja, genau, das war. Ja. Aber wollen wir noch mal ganz kurz, wir haben ja alle schon James Bond gesehen und Spionagefilme, es läuft jetzt gerade auf Netflix auch, The Americans, das sind russische Schläfer in den 80er Jahren während des Kalten Krieges. 60er, und, oder? 80er, da ist Ronald Reagan Präsident. Aber also wer Netflix hat von euch oder von den Zuhörern, hab ich, sehenswert, ist jetzt seit der dritten Staffel. Und da ist es zum Beispiel so, das Doppel Agenten von der russischen Seite oder damals noch sowjetischen Seite humorlos mit einem Genickschuss hingerichtet werden. Völlig humorlos und ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Und der gute Werder-Trainer war es nicht, der gute Herr Sergej Viktorowitsch Skripal, der wurde ja schon in Russland als Doppelspion verurteilt zu 13 Jahren Haft und wurde dann begnadigt und im Rahmen der Begnadigung wurde er ausgetauscht gegen andere Agenten und so kam er nach Großbritannien. Jetzt verstehe ich die Geschichte. Und jetzt ist die Frage, wieso hat er dich damals als Doppelagent, das ist ja, wenn man James Bond mal gesehen hat oder sowas, da hat man schon im Vorspann ja 30 Leichen, die irgendwie allerdings noch nicht diese diplomatischen Beziehungen dann negativer Art ausführen, wie wir das jetzt aktuell haben. Die Frage ist natürlich, Doppelagent ist ja das Schlimmste, was man eigentlich sein kann. Ja. Die Frage ist, wieso wurde er damals so recht milde bestraft als Doppelagent? Denn er hat ja immerhin einige Agenten auffliegen lassen in seiner Funktion als Doppelagent. Wieso wurde er dann begnadigt? Und wieso kommt Putin jetzt auf einmal wegen angeblich 5% mehr Stimmen auf die Idee, ihn jetzt im fernen Großbritannien mit einem Nervengiftstoff jetzt zu töten? Also es ist völliger Blödsinn, wenn man darüber mal ein bisschen näher nachdenkt. Ja, aber jetzt kommen wir ja genau zu dem Punkt. Das ist genau der Grund, warum ich diese Scheiße nicht lese. Weil ich ganz genau weiß, auf was es hinausläuft. Ganz kurz, Novichok. Novichok, danke. Ja, das Nervengift. Was ist das jetzt? Das ist das, ist das Nervengift, das verwendet wurde. Darf ich noch fragen, wie wurde es Ihnen denn verabreicht? Über die Türklinke. Ja, ja, ja, und das Problem ist, dass natürlich auch der Milchmann und der Postbote und so, die sind auch alle vergiftet. Es sollen ja irgendwie 150 Leute mit dem Nervengift in Kontakt geraten sein. Ja, ganz kurz, Roberto. Das ist schon wahr, oder? Also das mit dem Nervengift, das hat dann wohl wirklich stattgefunden. Ja. Ja, okay. Ja, also ich bin mir selbst da inzwischen gar nicht mehr sicher, weil, also man muss dazu noch wissen, dass sie, also gefunden wurden er und seine Tochter bewusstlos auf einer Parkbank. Und zwischen, also erstmal wurde dann davon ausgegangen, dass sie quasi auf oder in direkter Nähe der Parkbahn vergiftet wurden. Dann stellte sich später heraus, dass sie wohl schon zu Hause irgendwie über die Türklinke irgendwie vergiftet worden sind. Zwischen dem Zeitpunkt und dieser Parkbanknummer lagen aber, glaube ich, noch mal 90 Minuten. Und Skripal war dann auch noch einkaufen irgendwie, ist dann noch irgendwie in irgendeinem Shop oder Supermarkt gefilmt worden und so. Da ging es ihm noch prima. Und dann sind sie halt irgendwann umgefallen. Und ich bin jetzt kein Experte für Nervengifte. Aber ich find's dann doch zumindest ein bisschen komisch, wenn jetzt also da tatsächlich 90 Minuten dazwischen gelegen haben. Abgesehen davon kommt ja noch hinzu, dass die beiden auch ja gar nicht wirklich getötet wurden, sondern das Ganze überlebt haben. Dann gab es irgendwie so eine komische Geschichte, dass seine Tochter, glaube ich, noch am selben Tag oder sogar nach dem vermeintlichen Anschlag, aber da geht's dann schon im Bereich Verschwörungstheorien, dann irgendwie noch irgendwas über irgendwelche sozialen... Alter, was ist denn hier los? Was war das? Andi ist raus? Ach, ja. Scheiße. Andi ist wieder da. Gut, Andi war raus. Jedenfalls. Die Rache Monte Putins. Genau, jedenfalls gab es dann irgendwie das noch irgendwie so Geschichten, dass die Tochter womöglich noch am Tag des Anschlags oder sogar danach irgendwas in sozialen Medien gepostet haben soll oder so. Aber das habe ich dann auch nur noch am Rande mitgekriegt. Aber also insgesamt, alles in allem, ist auch, glaube ich, dieser Anschlag gar nicht unbedingt das eigentliche Problem. Beziehungsweise, klar ist das ein Problem, gar keine Frage, aber das, was dann speziell Großbritannien, Theresa May und hier Boris Johnson daraus gemacht haben, war eben, und darüber sollten wir eigentlich im Wesentlichen sprechen, war einfach die Aussage, Russland war's. Russland muss es gewesen sein, weil das Nervengift ausschließlich in Russland hergestellt wurde und deswegen können es eigentlich nur die Russen gewesen sein. Klingt das erstmal für dich überzeugend, Roberto? Nein, weil wenn ich jetzt jemand wäre, der jemand zur Seite räumen lassen will, dann würde ich das wesentlich effektiver anordnen. Und ich würde mit diesem Typen, der auf die Idee kommt, jemanden über die Türklinke zu vergiften, den würde ich mir aber auch mal rausziehen. Und dem würde ich nochmal eine Nachschulung verpassen, um es mal politisch korrekt zu formulieren. Eine Nachschulung für einen Profikiller oder was ist? Ja, das ist politisch extrem korrekt formuliert, ja. Gar keine Frage. Ja. Das heißt also die ganze Methode überzeugt dich nicht, oder wie? Nein. Also ich sage jetzt mal so, ich habe nichts verpasst, merke ich schon. Ich wusste, worauf es hinausläuft, weil es ja eigentlich immer so läuft. Ja, aber die Geschichte ist hanebüchen und dass der Westen sich da daraus irgendwas destilliert, das war mir schon klar. Ja. Naja, verpasst hast du schon was, denn das Ganze... Ja, es ist gerade ein bisschen stressig, ne, von der Stimmung her. Ja, was heißt stressig? Also ich sehe da eine ganz akute Kriegsvorbereitung, was wir da im Moment erleben. Also ich möchte. Da zweifle ich immer. Ja, ich neige auch dazu, daran zu zweifeln. Nur das und jetzt geht's ja weiter mit dem Abwurf angeblichem Abwurf von Giftgas in Syrien, der ja, glaube ich, heute oder gestern passiert ist. Wir zeichnen auf übrigens am 9.4., das nur am Rande für die Zuhörer. Da heißt es jetzt dann eben auch schon wieder unisono, ja, das kann eigentlich nur Assad gemeinsam mit Russland und Putin gewesen sein. Und das Ganze kommt mir tatsächlich immer mehr so vor, als wenn da wir über das Säbelrasseln, das Steinmeier so bildlich genannt hatte, also wirklich darüber schon hinaus sind. Also für mich wirkt das wie Kriegsvorbereitungen. Also ich glaube tatsächlich, man kann Westen kritisieren, die NATO kritisieren, da gibt es gute Gründe dafür. Aber Ich glaube ganz ehrlich, dass man sich die Finger nicht verbrennen wird beim Kriegseinsatz gegen Russland. Also ich meine, das haben ja schon mal zwei probiert mit Russland und die sind kläglich gescheitert und das wird immer wieder so passieren. Russland ist faktisch als Gegner, als Kriegsgegner überhaupt nicht denkbar. Das ist ein Land mit unendlichen Ressourcen und riesengroß. Das wäre schön naiv. Aber ich glaube sehr wohl, dass man Interesse daran hat, einen kalten Krieg aufrechtzuerhalten, die Rüstung zu forcieren, einen äußeren Feind weiterhin dastehen zu haben. Denn das ist ja auch im gewissen Sinne eine Art Ersatzkrieg, ein stiller Ersatzkrieg, ein kalter Krieg eben. Also ich denke auch, die Annexion der Krim zum Beispiel, die war durchaus dramatischer als die Geschichte jetzt hier mit dem schwachsinnigen Anschlag auf einen Doppelspion, der in Rente ist. Also ich denke auch, eher wieder eine Wiederbelebung des Kalten Krieges. Naja, darüber hinaus sicherlich auch natürlich von britischer Seite aus Ablenkung über die eigene Unfähigkeit der Regierung dort. Ja gut, aber die Regierung besteht ja wirklich aus Hampelmännern, ja, bei den Briten. Also ja, das, anyway, das aber ja, Andi, unsere ja, doch auch. Und ich meine, ja, unsere ja, doch ich auch. Sagen, meine, also bitte. Guck dir Jens ja. Spahn an, guck dir Horst Seehofer an, guck dir unsere Bildungs- und unsere Familienministerin ja, an, guck dir Merkel an. Also ich meine, aber ist, unsere Armee ist wenigstens kampfuntauglich. Wir müssen jetzt keine Angst vor dem zweiten Fall Barbarossa haben. da machen wir die Briten schon etwas mehr Sorgen. Nichtsdestotrotz, es wird ja zumindest Gründe dafür geben. Wie gesagt, Kriegsvorbereitung ist etwas, das ich einfach aus meinem Denken nicht mehr komplett ausschließen kann. Und da werdet ihr mich auch nicht von abbringen. Auch wenn ich wirklich aus tiefstem Herzen natürlich logischerweise hoffe, dass ich falsch und ihr richtig liegt. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass es wirklich auffällig ist, wie massiv dieser Feindbildaufbau speziell gegenüber Russland forciert wird. Und zwar, ob es jetzt der Giftgasanschlag auf Skripal ist, ob es jetzt eben der potenzielle vermeintliche neue Giftgasanschlag auf die Bevölkerung Syriens ist oder ob es letztlich einfach nur eine ganz normale Berichterstattung in Nachrichten.de oder Tagesschau.de stattfindet. Es gibt im Grunde genommen kaum noch Anlässe, bei denen nicht irgendwie der Russe scheinbar mit im Spiel ist. Und ich finde diese Entwicklung A, wirklich sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube tatsächlich, dass von eigenen Defiziten auch abgelenkt werden soll. Die Briten machen das auf jeden Fall, also haben das jetzt im Skripal-Fall auf jeden Fall gemacht. Und ich denke inzwischen, die Deutschen und alle anderen westlichen Länder machen das auch. Und Ablenkung, das ist immer so eine Geschichte. Eigentlich stehe ich auf dieses Argument nicht so sehr, weil damit kann man im Prinzip immer alles begründen. Aber mir fällt im Zusammenhang mit diesem so massiv ausgeprägten Feindbild Russland, fällt mir nicht viel anderes ein als A, Ablenkung oder B, Kriegsvorbereitung. Und selbst wenn es denn ein kalter Krieg ist, und es ist natürlich immer so, dass die Rüstungsindustrie von allen Industrien diejenige ist, die an solchen Strategien am besten und am meisten verdient. Aber je mehr aufgerüstet wird, ja, natürlich, das kann ja ein Motiv sein. Aber die Grenze zwischen Feindbildaufbau, massiver Aufrüstung und irgendwann dann doch vielleicht mal eine falsche Entscheidung treffen, ich finde, dass die Grenze relativ fließend ist. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Also ich glaube, es ist tatsächlich oft, man interpretiert ja in Vorfälle immer irgendwas hinein, warum das so ist und ob es denn da eine bestimmte Erklärung dazu gibt und ob es da ein Kalkül dahinter gibt. Das frage ich mich oft, ob westliche Politiker überhaupt ein Kalkül haben. Also das ist, ich bin mir nicht so sicher, ob die auch wirklich wissen, wo sie hinwollen. Naja. Jetzt lässt du uns damit so ein bisschen allein. Nee, ich habe nur gerade einen Schluck getrunken. Also ich meine, wenn wir uns, erinnern wir uns mal an den Opener, den ich hier eingespielt habe von der Bundespressekonferenz, nachdem ja der Leiter des Chemielabors in Großbritannien, Porton Down, nachdem der halt gesagt hat, dass es faktisch nicht nachgewiesen ist, dass das Nervengift aus Russland kam. Man muss sich das mal vorstellen. Also zunächst wird davon ausgegangen, der Russe war's, weil genau, also weil Immer mit dem Zusatz höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, also, beziehungsweise. Höchstwahrscheinlich. Das ist ja dann noch ein bisschen, ist ja dann noch ein bisschen ausdifferenziert worden, als es dann hieß, es gäbe keine andere plausible Erklärung. Wo ich dann schon denke, okay, es gibt keine andere plausible Erklärung. Das kann vielleicht auch einfach an den dummblöden Hirnwindungen dessen liegen, der beschließt, dass es keine andere plausible Erklärung gibt. Naja, gut, also ich muss es auch mal so sagen. Moment. Warte. Das will ich jetzt auch zu Ende führen. Also auf der Bundespressekonferenz jedenfalls und auch schon vorher hieß es gibt keine andere plausible Erklärung, als dass es der Russe war. Und als die Pressekonferenz stattgefunden hat, da stand ja nun mal fest, dass es durchaus auch noch andere plausible Erklärungsansätze geben kann, beziehungsweise geben muss, weil nun einmal nicht bestätigt ist, dass es der Russe war. Und auf die Frage, ob sich an der Haltung der Bundesregierung da aufgrund der neuen Faktenlage irgendetwas verändert hatte, stotterte diese Regierungssprecherin, nö, es hat sich überhaupt nichts geändert. Und da frage ich mich dann, sag mal, haben die echt den Schuss nicht gehört? Oder sind die Fakten tatsächlich wurscht, weil man sich von vornherein in der westlichen internationalen Wertegemeinschaft darauf geeinigt hat, das ist jetzt die Version, die tragen wir nach außen, erstmal sowieso komplett ohne Fakten, ohne Beweise, ohne auch nur vernünftige Indizien. Und wenn die dann auch noch widerlegt werden, dann muss man sagen, okay, wir müssen trotzdem bei unserer Story bleiben. Tut mir leid, also hallo? Ja gut, wir wissen natürlich jetzt nicht, also so wie du es schilderst, ist natürlich, das ist komplett Pillepalle. Ja, nee, es gab dann noch irgendwelche Geheiminformationen, die jetzt dummerweise nicht nach außen getragen werden können. Ja, also, entschuldige, also nee. Es gibt ja mit Sicherheit Geheimdienstberichte und weiß der Teufel was, die jetzt bei der Bundespressekonferenz nicht so preisgegeben werden dürfen. Aber es erklärt mir trotzdem immer noch nicht die Logik dieser ganzen Geschichte. Denn wie gesagt, wenn er denn so ein schlimmer Finger gewesen wäre, dann ist er, ich wiederhole mich, mit 13 Jahren Haft ja sehr milde weggekommen und dann begnadigt worden. Und normalerweise gibt es einen Genickschuss und aus die Maus. Ja, das begreife ich halt nicht. Ja, und dass Putin wiedergewählt wird, war auch klar. Und das sind alles so ganz viele Fragezeichen. Die Fußball-Weltmeisterschaft kommt auch noch hinzu. Die Fußball-Weltmeisterschaft, okay, die kommt auch noch hinzu. Also es sind schon sehr viele Fragezeichen, die da aufkommen. Und die Bundespressekonferenz, die wir eingangs gehört haben, die macht das Bild nicht klarer. Da gebe ich dir allerdings recht. Ja. Ist es nicht so, dass ich auch gelesen habe, dass man hierzulande spekuliert, dass die WM nach Deutschland kommen soll? Ich weiß. Ich weiß nicht, was du gelesen hast. Du hast gerade gefragt, ist es nicht auch so, dass ich gelesen habe? Ich weiß nicht, was du gelesen hast, Robert. Also anders formuliert, kann es sein, dass ich das gelesen habe? Nein, das wäre mir neu. Okay. Ich weiß nicht, was sein kann, was du gelesen hast. Also, keine Ahnung. Naja, Moment mal, jetzt die 2018 oder wie? Ja. Ach Quatsch, nein. Ja, das halte ich auch für Quatsch. Wo hast du das? Das war eher du Richtung vor ein paar Jahren. Wahrscheinlich war es bei Facebook irgendein Spinner. Im Poesiealbum von Julian Reichelt vielleicht oder so, keine Ahnung. Ja, das denke ich mir ja. Also, ja. Das ist, nee, außerdem, die ist doch ständig in Deutschland, die WM, oder nicht? Nein, das ist die deutsche Meisterschaft und die gewinnt immer nur der FC Bayern. Ach so, okay. Du verwechselst da gerade was. Ah ja, alles klar. Nee, ich dachte, in den letzten 8 Jahren seien mindestens 2 WMs in Deutschland gewesen, aber das nur gefühlt. Täuscht, ne? Na gut. Ja. Das ist das Public Viewing, was dich da irritiert. Aber trotzdem ist ja wann geht die los, die WM? Jetzt im Juni oder so, ne? Andi, du weißt das doch bestimmt, ne? Ja, frag mich jetzt nicht das Datum, aber Mitte Juni. Mitte Juni, okay. Ich glaube, die Briten, die wollten dann zumindest, warte mal, die Briten fahren eh nicht hin, oder? Die Holländer und die Italiener nicht, glaube ich, ne? Richtig, Holland und Italien. Genau. Und die Briten, also zumindest die politische Seite. Liechtenstein ist auch nicht dabei. Ja, danke, Roberto. Wer ist nicht dabei? Liechtenstein ist auch nicht dabei, ja. Nee, auch kein Schiedsrichter wahrscheinlich. Ist egal. Das weiß ich nicht. Die Briten wollen, glaube ich, dann irgendwie ihre politische Delegation dann aus Protest dann auch nicht hinschicken, ne? Ja, ich wäre mal froh, wenn wir nicht immer ständig die Merkel da hinschicken würden. Das kostet alles einen Haufen Geld. Ahnung hat sie auch nicht. Und jubeln tut sie wie eine Idiotin. Wollte ich gerade sagen, das wäre eigentlich ziemlich geil, wenn Merkel dann da auch nicht hinfahren würde. Aber da ist nichts drüber bekannt, glaube ich, ne? Nee. Ich denke mal, Steinmeier wird auch fahren. Und ja, der Jens Spahn natürlich aus Gesundheitsgründen, der ist ja Gesundheitsminister, muss ja auch. Der muss hin, ja klar. Der muss hin. Ja, der muss sich ja auch überzeugen, ob es in Russland Armut gibt wahrscheinlich. Richtig. Ja, da würde er wahrscheinlich sagen, da gibt's Armut. Und dann sagt er zu den Hartz-IV-Empfängern, da guckt mal genau hin, ja, genau. Damit ihr mal wisst, was Armut ist. Ihr habt ja sowas gar nicht. Ja, den Russen geht's noch viel schlechter als euch. Den genau. Russen geht's viel schlechter. Und den, den Afrikanern. Böse und arm. Und den Afrikanern. Und den Afrikanern. Die laufen auch alle immer barfuß rum. Ich höre da immer von den Afrikanern, wenn da so ganz beseelte bourgeoise Leute kommen, die sagen dann immer, ja, die Afrikaner sind arm, aber die singen immer und sind immer so glücklich. Ja, wie die Naturvölker, wie die Naturvölker. Ja, ja, die Naturvölker. Einfach nicht mithalten, boah, ja. Die Naturvölkern geht's so gut, weil die, das sind Völker, die sind mit der Natur verbunden. Das sollten sich mal die Hartz-IV-Empfänger hier wirklich mal hinter die Binde, hinter die Binde gießen. So nein, hinter die Löffel schreiben. Das ist eine Reminiszenz an Jean-Jacques Rousseau, der ja vom edlen Wilden schrieb. Und das hat sich wirklich hartnäckig bei vielen gehalten. Die glauben, dass wenn man in sogenannter Primitivität lebt, dass man dann der bessere Mensch sei. Aber der war doch immer nur unter Wasser unterwegs, oder nicht? Du meinst Cousteau. Ach so, okay. Ja, ja, nee, ja, den anderen kennst du nicht. Das nee. Ist schon lang her. Ja. So alt bist nicht mehr du. Im Prinzip haben wir das Pulver schon verschossen, ne? Ja, wir und die Russen. Und die Russen. Ja. Ja, einigen wir uns da drauf, es soll ein neuer kalter Krieg sein, ne? Oder haben wir ja sogar schon. Haben wir ja schon. Der kalte Krieg ist ja auch ein Wachstumsmarkt, oder? So muss man es ja auch mal ökonomisch absolut sehen. Absolut. Ja. Insofern, vielleicht sehen wir das auch völlig falsch. Vielleicht ist das ein Ankurbelungsprogramm, ein wirtschaftliches, unsere Bundesregierung. Und wir schätzen das so falsch ein. Ja, das ohne Scheiß, das glaube ich sowieso. Also, der Meinung bin ich schon auch. Ja, welche Hintergründe sollte es sonst geben? Also einen Krieg sehe ich anders, Tom, die Gefahr sehe ich nicht. Und vor allen Dingen, wenn du mal so in die Geschichte zurückschaust, die Russen sind doch diejenigen, die notfalls den Schwanz einziehen. Nicht die sind der Aggressor gegen Napoleon gewesen, oder gegen Hitler. Denk an die Kuba-Krise, denk an die Berlin-Blockade, Checkpoint Charlie. Als es hart wurde, haben die Russen immer den Rückzieher gemacht, immer. Ja, das ist in denen ihren Wesen. Die wissen, oh, die anderen könnten vielleicht stärker sein oder die anderen können uns Böses antun, dann machen wir lieber nichts. Also alleine da würde ich jetzt von überhaupt keine Gefahr irgendwie von russischer Seite sehen. Nee, dann haben die halt die Krim und meinetwegen sollen die noch Königsberg wieder erobern. Aber wo ist die große Gefahr für uns? Die große Gefahr, Andi, die große Gefahr sehe ich nicht darin, dass Russland uns angreift und einen Krieg will. Die große Gefahr sehe ich einfach darin, dass die westliche Eskalation irgendwann so weit fortgeschritten ist, dass der Westen dann irgendwann auch sagen muss, okay, jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Denn die Provokation von westlicher Seite aus und die Vorwürfe, die auch völlig haltlos sind und überhaupt keine faktische Basis haben, das interessiert inzwischen niemanden mehr. Das interessiert inzwischen niemanden mehr. Es wird argumentiert, wie argumentiert wird, wie diese Pfeife da irgendwie bei Maischberger, dieser Brite da bei Maischberger irgendwie, der dann noch sagte, die Russen, das sind sowieso alles Mafiosis irgendwie. Und hat er gesagt? Ja, wir haben uns das doch angehört. Ich habe euch doch die O-Töne geschickt. Ja, ja, so, ja, hat er gesagt. Ja, hallo, also ein bisschen bessere Vorbereitung hier. Haben wir doch am Anfang gehört. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, jetzt habe ich den Faden deswegen verloren. Aber nichtsdestotrotz, die Provokation geht natürlich von westlicher Seite aus. Und ja, die hat inzwischen Formen angenommen und kommt komplett ohne wirklich sachliche, faktische Begründungen aus, dass mir definitiv Angst und Bange wird und dass ich mich frage irgendwie, wohin soll das führen? Also außer jetzt in Kalten Krieg, da bin ich ja bei euch, aber da sind wir ja mittendrin. Aber offensichtlich gibt es ja ein Interesse daran, das jetzt weiter noch zu eskalieren. Warum wird es denn immer weiter eskaliert? Wohin soll es führen? Das ist grundsätzlich eine gute Frage, Tom. Also ich kann deine Angst nachvollziehen, wenn wir überlegen, dass wir keine Kriegsgeneration mehr bei den Politikern haben. Das heißt, während des Kalten Krieges sowohl die Sowjets, die Amerikaner, die Deutschen sowieso, die waren alle Kriegsgeneration. Die wussten, was ein Krieg bedeutet und wie entsetzlich das ist. Und wir haben jetzt eine Politikergeneration in Europa und in Amerika und auch in Russland, die diese Erfahrungen halt nicht mehr gemacht hat. Ja. Und das könnte natürlich schon Tick sein, wo dann das Zurückschrecken vor einer entsprechenden Auseinandersetzung vielleicht nicht mehr so vorhanden ist, wie in einer wie bei Politikern, die einen Krieg mitgemacht haben. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich befürchte einfach, und so wie sich die Sache für mich darstellt irgendwie, fürchte ich, dass ich damit nicht ganz daneben liege. Ich befürchte einfach, dass die Protagonisten, die im Moment aktiv sind, dass die keine Ahnung haben, wo diese Eskalation, die immer weitergeht und immer weitergeht und immer schlimmer wird, wo die irgendwann gipfelt. Und dass es dann eben entsprechende militärisch-industrieller Komplex und so weiter, dass es dann irgendwelche Kräfte gibt, die dann ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, okay, jetzt ist es soweit, jetzt können wir auch gar nicht mehr zurück, jetzt haben wir uns so weit hineinbegeben in diese pausenlos endlose Eskalation, dass wir Nägel mit Köpfen machen müssen. Dass das dann irgendwann auch überhaupt keine politische Entscheidung mehr ist, sondern eine rein militärische Entscheidung. Ist das natürlich schon schwierig, weil das bleibt ja keine Auseinandersetzung, das bliebe keine Auseinandersetzung zwischen West und Russland, weil letztlich ist dann ja auch die islamische Welt gefordert, und ich bin mir ziemlich sicher, der Westen weiß ganz genau, dass die islamische Welt nicht Position beziehen wird pro Westen, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, was der Westen tatsächlich ganz genau noch weiß. Das weiß ich inzwischen wirklich mehr. Wenn ich mir diese Pfeifenköpfe angucke, die politische Verantwortung tragen, dann weiß ich das wirklich nicht mehr. Unsere Verteidigungsministerin, Kriegsministerin wäre ja sowieso korrekt, aber unsere Verteidigungsministerin heißt seit Jahren Ursula von der Leyen. Muss ich da noch irgendwas sagen? Habe ich da nicht neulich was dazu geschrieben? Ich glaube schon. Ach, du schreibst so viel. Ich weiß nicht, was du dazu geschrieben hast. Ja. Naja, sie hat doch damals, vor 2-3 Wochen hat sie so ein Interview gehabt mit dem Blome von der Bild-Zeitung. Und da hat sie ja davon geredet, dass Putin ja unbedingt einen Feind braucht, einen äußeren Feind, weil es innen, also im inneren Russland schlecht läuft, weil die Leute weniger Geld haben, weil Modernisierungen verpasst wurden. Naja, das alles passt ja auch auf unsere Regierung. Ja, ich wollte gerade sagen, Modernisierung verpasst ist ja ständig so. Ja, sie hat den Zustand des Westens beschrieben. Es wird hier immer schlimmer. Ja, ja. Es wird immer schlimmer, und es wird immer schlimmer mit der Armut. Es wird immer schlimmer mit den prekären Arbeitsverhältnissen. Es wird immer schlimmer mit der Infrastruktur. Ich habe teilweise oft den Eindruck, also hier in Frankfurt, manchmal denke ich, übertreibe, aber ich glaube, ich tue es nicht. Ich habe manchmal oft den Eindruck, wenn ich in irgendein Krankenhaus gehe, wenn ich mit den Öffentlichen fahre, als sei ich in einem Ostblockstaat. Also es ist wirklich schlimm. Teilweise kommt hier kein Ordnungsamt mehr vor die Tür. Es fehlt halt überall an Geld und an Personal. Ja, herzlichen Dank, schwarze Null. Aber diese Defizite, die anzusprechen und die Hintergründe beziehungsweise die Gründe dafür zu hinterfragen, müsste ja bedeuten, es ging ja gar nicht anders, dass die jetzige Bundesregierung, die Bundesregierung der letzten Legislaturperiode, der vorletzten und der vorvorletzten Legislaturperiode, genau dafür verantwortlich ist. Und Merkel stellt sich sogar hin und sagt das. Die sagt das, ohne dass irgendjemand, insbesondere die Medien, diesen Umstand mit ihrer Politik in Verbindung bringt. Also das finde ich schon ziemlich abgefahren. Ja, aber die Frau Merkel, die heißt ja nur Merkel, die merkelt aber doch gar nichts mehr. Also die ist ja völlig merkbefreit. Das ist gar nicht der Punkt. Merkel ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie mit Merkel umgegangen wird. Und dass Merkel Missstände benennen kann, für die sie ursächlich verantwortlich zeichnet und keine Sau das ausspricht. Und dementsprechend, also das Russland-Feindbild, je schlimmer es hier wird, desto schlimmer wird das Russland-Feindbild. Das ist so, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es wird hier schlimmer. Und jetzt mit dem neuen Gesundheitsminister und diese ganze Bundesregierung, das ist ja ein einziges Kasperletheater, die faktisch an der Lebenswirklichkeit der Menschen nichts ändern wird. Da wird nichts besser werden in den nächsten 4 Jahren, gar nichts. Es wird definitiv schlechter werden, und zwar in allen Bereichen, davon könnt ihr ausgehen. Diese ganzen hohlen Sprechblasen irgendwie, jetzt gipfelt im solidarischen Grundeinkommen von der SPD, ich lach mich tot, wirklich irgendwie. Da wird das wird ja auch nur, sollte das überhaupt umgesetzt werden, wird das auch nichts anderes werden als zusätzliche weitere Sklavenarbeit von Hartz-IV-Empfängern, die dann halt in Parks geschickt werden und irgendwelche Tarifverträge, die irgendwo anders dann mal vereinbart wurden, dann wieder unterlaufen durch irgendwelche abgrundtiefen Löhne, die sie bekommen. Es wird alles nur schlechter. Und je schlechter es hier wird, desto wichtiger ist ein äußeres Feindbild. Und da lege ich mich fest, das wird nicht besser werden. Aber die Römer hatten das. Das ist tatsächlich unsere altrömische Dekadenz oder spätrömische Dekadenz. Die Römer hatten das nicht viel anders. Als sie ihre Dekadenz lebten und nach außen sich auch gar nicht mehr abgesichert haben, damals waren es andere Zeiten, da musste man sich noch kriegerisch auseinandersetzen, da haben sie tatsächlich auf die Germanen immer verwiesen. Und zwar ein bisschen anders, da haben sie die Reinheit der Germanen verwiesen, die Reinheit der Germanen immer betont, aber es ist so, man braucht ständig den Vergleich nach außen, mal im Guten, mal im Schlechten. Und ich glaube, das ist so, wenn es innenpolitisch mies läuft, dann hat man außen eben entweder ein Feindbild oder man sucht sich außen jemanden, den man vorsetzen kann und sagen kann, die sind doch so viel besser als wir selbst. Ja, nur die Römer hatten keine Atomraketen. Aber die Gefahr kam aus dem Osten. Was haben sie? Die Gefahr kam aber auch aus dem Osten. Die kommen immer aus dem Osten, ja. Immer der Osten. Es ist so, ja. Ja gut, und wenn wir jetzt, ich meine, das ist ja kein deutsches Problem, dass es innenpolitisch quer läuft. Das haben wir ja in Großbritannien auch. Naja, klar. Da wird es aber noch mit dem Brexit, da wird es aber noch mit dem Brexit so ein bisschen kompensiert, weil die ganzen Alt-Royalisten und Empire-Spinner da in Großbritannien, die erstmal froh sind, aus der EU rauszukommen und dann wissen noch gar nicht, was die erwartet. Innenpolitisch USA hört man eigentlich gar nichts mehr, oder? Kann mir keiner sagen, dass es der innenpolitischen Wirtschaft oder dass der Wirtschaft in den USA so bombastisch geht. Man bekommt es ja nur nicht mit, weil Trump einfach alles überschattet, ja, was man nur überschatten kann. Und ja, das ist eigentlich auch wieder ein globales Problem. Ja, also von hört man ja grundsätzlich relativ wenig momentan, finde ich. Ja, was erstaunlich ist. Wahrscheinlich. Ja, ich dachte erst, die neue Staffel von The Apprentice ist wieder da, aber es ist wohl nicht der Fall. Naja, im Moment spielt Trump keine große Rolle, weil Putin halt der Favorite ist. Ja. Also das, ich meine, diese Sendung, ich glaube Maischberger oder Illner war es irgendwie, wo wir das Intro vorhin eingeblendet haben. Ich meine, da war die Fragestellung war ja schon, wer ist gefährlicher, Putin oder Trump? Und wie war die Antwort? Und die Antwort war zwiegespalten. Also Sarah Wagenknecht fand Putin natürlich nicht gefährlicher und der Elmar Brok, der fand natürlich Putin viel, viel gefährlicher, weil der Krieg in Europa führt. Also er meinte dann die Ukraine, die Krim und so weiter, aber das war dann eben Krieg in Europa, um natürlich auch dieses Schreckensgespenst da noch ein bisschen deutlicher zu machen. Dann war dankenswerterweise Gabriele Krone-Schmalz dabei, die für mich einfach nur großartig ist. Also die ist durchaus kritisch, auch in Richtung Russland, gar keine Frage. Aber sie ist halt stets und ständig bemüht. Stets bemüht klingt immer so ein bisschen abwertend, aber in dem Fall wirklich nicht. Sie ist wirklich mit all ihrer Kraft bemüht, zu vermitteln, Leute, lasst uns ein differenziertes Bild aufbauen und lasst uns grundsätzlich den Gedanken in den Vordergrund rücken, auf Verständigung zu setzen, auf Kooperation, auf Zusammenarbeit zu setzen. Und ich sag mal so, wenn man nicht einigermaßen total volles Rohr gegen die Wand gelaufen ist, dann kann man diese Einschätzung nur teilen und kann nur sagen, natürlich, es geht nur in Kooperation miteinander und davon sind wir Lichtjahre entfernt und ich sehe nicht, dass das irgendwie besser wird. Aber gut, das hatten wir eben schon, da drehen wir uns jetzt im Kreis. Naja, alleine die Frage, wer ist gefährlicher, Putin oder Trump, allein da sieht man ja schon, wie es um die da geht es schon Den politischen Auftrag unserer öffentlich-rechtlichen Medien bestellt. Genau. Das klingt ja fast wie so eine Abstimmungsshow. Ja? Ja, genau, da geht es um Feindbild, nicht um Feindbildaufbau, sondern um die Frage, welches Feindbild ist eigentlich geiler? Genau, das ist genau. Die wer Frage. Wer kommt in den Recall? Genau. Und das hast du schon sehr gut auf den Punkt gebracht, Roberto. Ich meine, wenn die Fragestellung nicht lautet, wie können wir die Konflikte der Welt am besten beenden, das muss man auch mal dazu sagen. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber egal, das ist jetzt noch eine andere Baustelle. Auf jeden Fall genau diese Fragestellung, wer ist gefährlicher, Putin oder Trump, läuft darauf hinaus irgendwie, boah, wir haben hier zwei Feindbilder. Cool, Leute, sucht euch eins aus. Ist doch spitze, oder? Ich könnte kotzen, ehrlich. Ja. ist vielleicht auch ein bisschen wenig Auswahl für meinen Geschmack. Ich bin ja eigentlich schon verwöhnt durch den Kapitalismus. Ich habe viel mehr Auswahl. Ja, gut. Aber jetzt willst du jetzt noch mehr Feindbilder? Nee, ne? Ja, den Nordkoreaner vielleicht noch, aber der ist ja nicht so richtig gefährlich, glaube ich. Ach, oder? Der ist auch so irre klein. Ja, stimmt. Das ist so stimmt. Wahnsinnig klein irgendwie. Abgesehen davon, ich weiß, also, man müsste auch mal überlegen, warte mal, wie viele Länder hat Nordkorea eigentlich angegriffen, so in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren? Oh. Wie viele Kriege haben sie? Kann man schon gar nicht mehr zählen, so viel waren das. Ja. Ist das so? Ja. Die expandieren in einer Tour international. Ganz sicher, ja. Ost, West, Nord, Süd. Das bis koreanische Weltreich. Bis in den Weltraum hinein. Wir hätten auch noch den Putschdämon. Willen haben wir ja auch noch. Ja, da das kann ist doch ein schöner Name, Putsch. Aber der klingt sich Tom dann aus. Da ist der Putsch schon mit drin. Ja, nee, da klinge ich mich aus. Dämon auch. Ja, Putschdämon, ja stimmt. Putschdämon, so habe ich den noch gar nicht ausgesprochen. Ja. Ist auch nicht, ja, sehr schön. Ja, Roberto, du bist ja hier, du bist ja selbst so ein, Kanake darf man nicht sagen, ne? Nein, du meinst. Katalane. Ausländer. Ausländer, aber ich bin, genau. Ja, aber. Soll ich das rausschneiden? Soll ich den Kanacken rausschneiden? Na, ist egal. Ich würde ihn piepen. Okay. Wollen wir noch ein bisschen über Populismus sprechen? Passt das rein? Ja, ich würde ganz gern noch über Populismus sprechen, weil Dieter Dehm hat doch Heiko Maas als NATO-Strichjungen bezeichnet. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Ich fand das ja geil. Das ist eine sehr schöne bildhafte Wortwahl war das doch. Aber du weißt, was dann kam, ne? Ja, natürlich weiß ich das. Dann was kam denn? Ja, es kam dann, dass Dieter Dehm hochgradig homophob sei, weil er das ist schön, jetzt ist Andi mal der Dummi hier sozusagen. Ja, das hast du auch richtig. Genau. Du bekommst überhaupt nichts mit, Andi, oder? Nee, warte mal. Jetzt. Ich kenne Dieter Dehm ja noch von früher, der war ja hier in meinem Wahlkreis. Ja, der hat was wollen wir trinken, hat er komponiert zum Beispiel. Hat er komponiert? Ja. Dieter Dehm hat hier in Frankfurt Lieder im Park gemacht. Dadurch ist er eigentlich bekannt geworden. Ach, ist der aus Frankfurt? Der ist aus Frankfurt, ja. Ich weiß nicht, ob das ein gebürtiger Frankfurter ist, aber es ist auf jeden Fall ein Frankfurter. Es gibt keine gebürtigen Frankfurter hier, das weißt du doch. Okay, stimmt, ist schwierig, ja. Und er hatte damals Ende der 70er Jahre Lieder im Park gemacht, war in der SPD, war ja auch lange Zeit SPD-Direktmandat, hat er nicht bekommen, Direktkandidat der SPD im Nordend und was da alles dazugehört. Und ist dann kurz nach der Wende aus der SPD raus und dann die PDS rein. Und vor einigen Jahren kam sogar raus, hat er rüber gemacht, aber vor einigen Jahren kam raus, dass er wohl auch IM bei der Stasi war. Und das ist natürlich für einen westdeutschen Politiker eher ungewöhnlich. Naja, ganz kurz vielleicht eingeworfen, also die Geschichte mit dem IM, die wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Also das ist, da sind wir dann wieder im Bereich der Grauzone. Aber davon mal ganz abgesehen, also er hat jedenfalls Heiko Maas hat er als gut gestylten NATO-Strichjungen bezeichnet und musste dann danach damit klarkommen, dass also natürlich und natürlich auch von linker Seite aus ein erbarmungsloser Shitstorm sich über ihm ergoss, weil er ja homophob sei und sich über Strichjungen erhebe, beziehungsweise. Ach, der Heiko Maas ist schwul oder was? Nein, der ist nicht. Andi, also ich dachte. Der hat ja noch weniger Ahnung als ich. Ja, wollte ich es auch gerade sagen. Ist er nicht sagen. Mehr, was? Nein, ist er nicht. Es ging darum, dass. Ich weiß doch selber nicht genau, warum man sagt. Also, es fällt mir auch schwer herauszufiltern, warum jemand, der das Wort Strichjunge benutzt, als homophob gelten muss. Ich verstehe es ja auch nicht richtig, aber bestimmte linke Kreise sehen das so. Okay, verstehe. Ja, sorry für meine Blödheit. Nein, Heiko Maas ist mit einer Schauspielerin zusammen. Ich weiß gar nicht. Die Ferris ist es nicht, aber irgendeine andere. Das weiß ich zufällig. Nein, Natalie Werner. Ich glaube Natalie Werner. Aber egal. Ja, ist Werner verwandt oder verschwägert, der mal bei der CDU Bundeskriegsminister war? Nein, das heißt, weiß ich gar nicht. Interessante Frage. Ist egal. Darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Dieter Dehm ist Homophobie ist ja eigentlich auch voll schwul, wisst ihr das? Aber egal. Ja, Antirassismus ist auch total rassistisch. Aber egal. Leute. Nee, warte mal. Ich finde einfach, wir brauchen viel mehr richtig geilen, krassen Dämschen, so nenne ich das jetzt mal, Linkspopulismus. Das ist diese ganze politisch korrekte Scheiße irgendwie. Das geht gar nicht. Wenn Dieter Dehm tatsächlich gesagt hätte, er hat das ja dann später, glaube ich, in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau oder Allgemein oder so, hat er dann gesagt, naja, ich hätte vielleicht lieber NATO-Strichmännchen sagen sollen, statt NATO-Strichjunge. Wenn er wirklich NATO-Strichmännchen gesagt hätte, würden wir heute über dieses Ding nicht sprechen. Und es hätte keine Sau interessiert. Also letztlich hat er auf den Punkt gebracht, dass die Bundesrepublik Deutschland unter Federführung jetzt aktuell von Heiko Maas, unter anderem von Heiko Maas, maßgeblich daran beteiligt ist, eine aggressive Außenpolitik zu machen, die kriegerische oder zumindest militärisch ambitionierte Ziele verfolgt. Und durch diese Überspitzung und durch diese Provokation hat er das so auf den Punkt gebracht, dass das Ganze dann auch noch medienwirksam wurde. Und ich bringe jetzt irgendwie morgen oder übermorgen einen Text dazu raus, da schreibe ich, und das sage ich jetzt hier auch mal so ganz provokativ, die AfD macht das besser. Die hauen. Wir erinnern uns an Frauke Petri und die von Storch hat, glaube ich, auch noch sowas Ähnliches abgelassen damals, irgendwie von wegen, ja, Flüchtlinge an der Grenze erschießen, wenn es nicht anders geht und so. Und der Aufschrei medial und in der Öffentlichkeit war riesengroß. Das mit der Petri war ein bisschen anders, das möchte ich schon erwähnen. Warte, ich will trotzdem noch meinen Gedanken zu Ende führen, dann kannst du das ja gleich, kannst mich ja gleich korrigieren. Es geht mir darum einfach, dass die Empörung und der Aufschrei, das war riesengroß und die Reaktion innerhalb der AfD, auch wenn die natürlich auch zerstritten sind, aber damals die Reaktion innerhalb der AfD war die, na ja, so hat sie das ja nicht gesagt, so hat sie das nicht gemeint und sie hat ja, das ist aus dem Zusammenhang gerissen und so, lange Rede, kurzer Sinn, für diese total überspitzte und absolut unsägliche Aussage ist sie von rechter Seite aus beschützt worden. Weil die nämlich wussten, sie wollte nichts anderes als Populismus machen, Populismus betreiben und ihr Anliegen so öffentlichkeitswirksam wie möglich vortragen. Und das hat funktioniert. Und wenn es in der Linken, gleich bist du dran, Roberto, wenn es in der Linken einigermaßen funktionieren würde und die Linke sich einigermaßen klar darüber wäre, dass natürlich der Westen aggressiv eine aggressive militärische Politik betreibt, dann wäre die Reaktion in der Linken kollektiv die gewesen, naja, der Dehm hat das natürlich jetzt überspitzt und vielleicht politisch auch nicht korrekt rübergebracht, aber inhaltlich hat er absolut recht. Und diese Reaktionen, die sind weitgehend ausgeblieben. Stattdessen wurde auf Dieter Dehm rumgehackt irgendwie, weil er jetzt irgendwie Strichjungen in einem Kontext genannt hat, der ja politisch so gar nicht korrekt ist. Und da denke ich mir irgendwie, mit dem Linkspopulismus, das funktioniert nicht so richtig. Also ich muss sagen, zwei Anmerkungen dazu. Also damals hat Petri nicht gesagt, dass man dann schießen muss, sondern sinngemäß, ich krieg's auch nicht mehr ganz auf die Reihe, hat sie damals gesagt, sie möchte mehr oder weniger nicht vor der Entscheidung stehen müssen, dann an der Grenze schießen zu müssen. Sie hat das vage gelassen und sie hat also im Grunde ja, gemahnt. Aber natürlich war das ein Kokettieren mit dieser Sache. Ist doch auch egal. Sie hat doch erreicht, was sie erreichen wollte. Genau. Das also, hat funktioniert. Wenn wir jetzt natürlich von linken Populismus sprechen, finde ich, ist das natürlich ein ganz schlechtes Beispiel, weil linker Populismus darf sich niemals in eine Rolle begeben, die dann mit solchen Brachialmethoden unter Umständen ja, hausieren geht. Roberto, die Gefahr besteht doch auch gar nicht. Weil der Dehm hat Strichjunge gesagt. Das reicht ja schon völlig aus, um im Grunde genommen gesteinigt zu werden. Aber mir geht es darum, dass insgesamt mehr Provokation und mehr Überspitzung einfach wichtig wäre, um auch die zu erreichen, die man tatsächlich erreichen möchte. Weil wenn ich die erreichen möchte, die mich sowieso wählen, ja gut, dann kann ich es auch gleich lassen im Prinzip. Es geht ja auch darum. Man muss es doch auch anders sehen. Ich meine, dass die Linke sich heute, also dass sich viele Linke und auch viele Leute in der Linkspartei die Zeit nehmen, sich mit einer Äußerung von Dieter Dehm auseinanderzusetzen und dann noch zwischen den Zeilen lesen, so ganz akademisch, fast schon im Meta-Style, was er gemeint haben könnte und so weiter, das zeigt eigentlich, dass man heute immer noch nicht so genau verstanden hat, um was es eigentlich geht. Ich glaube, Dieter Dehm ist nicht unser Problem und Dieter Dehm ist eigentlich auch nicht die Linke. Und eigentlich ist es nur ein kleiner Mann in der Linkspartei. Ob der Strichjunge sagt oder sonst was, das ist eigentlich belanglos. Wir haben eigentlich viel größere Probleme. Dieter Dehm ist jemand, der durch seine Formulierung jedenfalls eine Debatte angestoßen hat, die eine Katja Kipping niemals anstoßen würde. Und seid mir nicht böse, aber wenn ich Katja Kipping bei einer Talkshow erlebe, dann ist es eine Frage der Zeit, bis ich einfach nicht mehr wach bin. Das ist eben so. Und das liegt eben auch daran, dass die so wahnsinnig politisch korrekt ist irgendwie. Ich schreibe ja auch was dazu, aber demnächst mehr. Also jetzt schreibst du erstmal was dazu und dann. Ja, ich bin schon fast fertig und Andi ist jetzt wahrscheinlich wegen der Populismusdebatte eingeschlafen. Oder bist du noch da? Nö. Ich überlege gerade, welche Rolle Dehm in der Linken überhaupt spielt. Also für mich persönlich, also ich habe nichts gegen den, aber für mich persönlich keine große. Und auch all seine politischen Ansichten teile ich nicht überall komplett, aber das ist auch völlig okay. Muss man ja auch nicht. Oh, aber Dieter Dehm ist absolut fähig, einen Diskurs zu führen. Das mal am Rande. Also Ich habe auch einen Fehler gemacht. Also es war Rock gegen Rechts, was er auch Ende der 70er hier in Frankfurt gemacht hat. Dieter im Park wahrscheinlich auch, aber vor allem Rock gegen Rechts gab es hier in Frankfurt und das war von Dieter Dehm. Und Pikanterie am Rande. Er hat seine Direktmandatswahl immer gegen Erika Steinbach verloren. Autsch! Oh, die im selben Wahlkreis war. Oh, das ist jetzt noch so als kleine Randanekdote und da hätte ich wahrscheinlich auch ein Trauma. Ja, also wäre ich eigentlich in der Therapie, wenn ich immer gegen Erika Steinbach verlieren würde. Dieter Dehm und Erika Steinbach. Und da fällt mir dann als abschließende Anekdote ein: tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Das hat er nämlich auch komponiert. Hat er echt? Ja. Ach komm. Ja, doch. Ich dachte, der Lage schreibt seine Sachen selbst. Nee. Also Dieter Dehm hat für Lage einiges geschrieben. Und wie gesagt, was wollen wir trinken, hat er auch geschrieben. Das aber kenn ich nicht. Alter, ach nee, da bist du zu jung, ne? Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Das kenne ich. Ich dachte, das ist von Santino oder sowas. Das hat Dieter Dehm komponiert. Das ist immer die Frage, okay, wer es komponiert hat. Der Komponist dahinter ist immer das Entscheidende. Wusste ich auch nicht. Ja. Music and Lyrics, ich weiß schon. Und der hat noch eine ganze Menge mehr komponiert. Also das ist, aber gut, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, weil ich auch selbst Musiker bin. Ich schätze ihn eben auch als Künstler. Und ich schätze ihn als wirklich streitbaren Menschen, der womöglich habe ich jetzt bei der einen oder anderen Komposition doch daneben gelegen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich richtig liege. Ich schätze ihn, wie gesagt, als Künstler und als streitbaren, des Diskurses fähigen Politiker, mit dem ich wirklich hochinteressante Gespräche gehabt habe. Und man kann ihm alles Mögliche vorwerfen, aber Homophobie, Antisemitismus, liebe Hörer, auch Antisemitismus kann man Dieter Dehm meiner Empfindung nach definitiv nicht vorwerfen. Andere Dinge kann man ihm vielleicht vorwerfen, aber da geht's dann in Richtung politischer Diskurs. Und den führen zu können mit einem Menschen wie Dieter Dehm, hat mir persönlich riesen Spaß gemacht und macht mir immer wieder Spaß, wenn ich mit ihm spreche. So, und jetzt, Amen. Ja, Amen. Von mir aus, das möchte ich jetzt auch gerne mal loswerden. Zum Abschluss möchte ich sagen, das ist schon interessant, dass wir mit Putin anfangen und am Schluss singt dann Tom sogar noch, was wollen wir trinken? Da sieht man mal, wo die Reise hinging. Ja, aber das ist das Schöne an unvorbereiteten Podcasts. Diverse Kommentatoren werden uns vorwerfen, was war denn das wieder für eine chaotische Scheiße bereitet? Stimmt, aber das bereitet passt zusammen, euch, weil man sagt ja, bereitet euch russische Gemüt, man trinkt ja gern. Genau. Bereitet euch mal besser vor. Aber mit dem Vorbereiten, das klappt bei uns dann zeitlich auch teilweise nicht. Und manchmal bereiten wir uns ja auch vor. Wir bereiten uns jetzt zum Beispiel seit 2 oder 3 Monaten, glaube ich, schon auf den Podcast zum Thema Verschwörungstheorien vor. Und ich glaube, dass der auch irgendwann 2020, 2022 dann mal realisiert wird. Und das wird dann bestimmt eine richtig geil vorbereitete Geschichte werden. Ich könnte dazu, zu den Verschwörungstheorien könnte ich tatsächlich was beitragen. Ich habe da neulich erst eine Geschichte gehört von einem Doppelagenten, der in Großbritannien mit Giftgas vergiftet worden sei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ja, aber lass uns mal lieber über Verschwörungstheorien sprechen, die einigermaßen so einen Grundwahrheitskern haben und nicht so über so einen Schwachsinn irgendwie. Paul McCartney zum Beispiel oder die Mondlandung oder so. Das machen wir dann demnächst. Hat mich total gefreut. Ich weiß nicht, ich wollte ja noch was sagen wozu eigentlich? Weiß ich nicht. Wozu? Warum? Nein, ich bin jetzt im Bild. Ich will mich bedanken, dass Sie mich da in ja, ins Bild gesetzt habt, was diese Geschichte betrifft. Haben wir eigentlich nicht, aber gerne, ja. Ja, doch, jetzt weiß ich mehr als vorher. Tatsächlich, also wirklich so. Es ist jetzt kein Kokettieren oder so. Ich habe mich tatsächlich null damit befasst. Hm. Ich wusste, dass es stattfindet. Ich habe auch so immer die Überschriften gelesen und fand es immer nicht ansprechend aus den Gründen eben, weil ich ja weiß, in welche Richtung es immer geht. Andi, geh mal von der Tastatur weg. Das kommt Entschuldigung. Drauf. Entschuldigung. Ja, Roberto, keine Ursache. So, dafür sind wir da. Dankeschön. Unter anderem. Oder ja. Wofür bist du sonst so da, Andi? Auch dafür. Auch dafür. Ja. Ich bin also, auch dafür da. Ja, also grundsätzlich dafür. Da. Ja, natürlich. Mhm. Da mhm. und für. Mhm. Ja, gut. Wir freuen uns auf die Kommentare, liebe Zuhörer. Ja, und ihr Lieben, putzt eure Türklinken, bevor ihr da zugreift. Okay. In diesem Sinne, Andi, Roberto, es hat mich wieder sehr gefreut. Es war schön mit euch und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Ciao. Jo, ciao.